بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد أمير المجاهدين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد, zu siebten Bedingung von La ilaha illallah, Al-Muhabba, die Liebe. Einem Menschen bringt das Aussprechen der Shahada nichts, wenn er nicht auch von ganzem Herzen Liebe für La ilaha illallah und das, was diese Worte bedeutet, empfindet. Allah sagt in Surah 2, Vers 165, und es gibt unter den Menschen manche, die außer Allah andere als seinesgleichen annehmen und ihnen Liebe schenken, so wie sie Allah lieben. Aber diejenigen, die Iman haben, sind stärker in der Liebe zu Allah. Surah 5, Vers 54. O, die ihr Iman habt, wer von euch sich von seiner Religion abkehrt, so wird Allah Leute bringen, die er liebt und die ihn lieben, bescheiden gegenüber den Mu'minin, mächtig auftretend gegenüber den Kafirin. Sie kämpfen auf dem Weg Allahs und fürchten nicht den Tadel eines Tadlers. Das ist Allahs Huld, er gewährt sie, wem er will. Und Allah ist allumfassend, allwissend. Abu Umama überliefert über den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, dass dieser sagte: Wer für Allah liebt und für Allah hasst und für Allah gibt und für Allah untersagt, der hat sein Iman vervollständigt. Überliefert bei Abu Dawud. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: Wahrlich, der festeste Haltegriff des Imans ist, dass du für Allah liebst und für Allah hasst. Überliefert bei Ahmed. Surah 3, Vers 31. Sag, wenn ihr Allah liebt, dann folgt mir. So liebt euch Allah und vergibt euch eure Sünden. Ibn Kathir, rahimahullah, sagt in Tafsir al-Quran al-Azim zu dieser Aya: Dieser edle Vers urteilt über jeden, der behauptet, Allah zu lieben, obwohl er nicht dem Weg Mohammeds folgt. Wahrlich, so eine Person, also im arabischen Original steht er und nicht so eine Person, aber es ist halt wegen dem Verständnis so übersetzt worden. Wahrlich, so eine Person ist somit zugleich ein Lügner in seiner Behauptung. Das hält so lange an, bis er den Gesetzen Mohammeds und der prophetischen Religion mit all seinen Worten und Taten und in allen Lagen folgt. Ibn Taymiyyah rahimahullah sagt in Majmu'atul Fatawa, Band 8, Seite 360: Jeder, der behauptet, Allah zu lieben und dem Gesandten nicht folgt, hat gelogen. Und seine Liebe gilt nicht einzig und allein Allah. Vielmehr ist es so, dass wenn er Allah liebt, es eine Liebe des Schirks ist. Er folgt nur dem, was er begehrt, so wie die Juden und Christen behaupten, Allah zu lieben. Wenn sie in ihrer Liebe zu Allah aufrichtig wären, würden sie nichts lieben außer dem, was auch Allah liebt. Sie folgten den Gesandten, doch als sie das liebten, was Allah hasst, obwohl sie die Liebe zu ihm vorgaben, war ihre Liebe von der Art der Liebe der Mushrikin. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: Wem die folgenden drei Eigenschaften innewohnen, der findet durch sie die Süße des Imans. Dass Allah und sein Gesandte ihm lieber sind als alles andere außer ihnen. Dass er einen Menschen liebt und für ihn nichts liebt außer für Allah. Und dass er es hasst, in den Kufr zurückzukehren, nachdem Allah ihn von ihm errettet hat. So wie er es hasst, ins Feuer geworfen zu werden, bei Bukhari und Muslim. Al-Hakami, rahimahullah, sagt in Ma'arijun Qabul, Seite 524: Das Zeichen für die Liebe des Dieners zu seinem Herrn ist, allem, was Allah liebt, den Vorzug zu geben, auch wenn es der Neigung des Dieners widerspricht. So wie der Hass gegenüber allem, was sein Herr hasst, auch wenn sich die Neigung des Dieners dem hingegen fühlt. Und es gehört auch dazu, jene zu unterstützen, die Allah und seinen Gesandten unterstützen, und gegen die feindselig zu sein, die ihm gegenüber feindselig sind. Ebenso das Nachahmen seines Gesandten, das Folgen seiner Spuren und das Annehmen seiner Rechtleitung. Ibn al-Qayyim rahimullah sagt in Madarijus Salikin, Band 1, Seite 203 bis 204: Die Grundlage der Ibadah ist die Liebe zu Allah. Vielmehr seine Einzigmachung durch die Liebe und dass die Liebe in ihrer Gänze für Allah ist, so dass mit ihm kein anderer geliebt wird. Es wird ausschließlich für ihn und seinetwegen geliebt, so wie seine Propheten, Gesandten, Engel und Awliya geliebt werden. Unsere Liebe für sie gehört zur Vollständigkeit unserer Liebe zu ihm, also zu Allah, und ist nicht etwa eine Liebe zu jemandem neben ihm. So wie die Liebe jener, die außer Allah andere als seinesgleichen annehmen und ihnen Liebe schenken, so wie sie ihn lieben. Wenn also die Liebe zu ihm, die Wahrheit der Dienerschaft zu ihm und ihr reinstes ist, so kommt sie nur durch die Befolgung seines Befehls und der Vermeidung seines Verbots zur Verwirklichung. Mit dem Befolgen seines Befehls und der Vermeidung seines Verbotes wird die Wahrheit der Dienerschaft und Liebe deutlich. Deswegen macht Allah die Gefolgschaft gegenüber seinen Gesandten zu einem Zeichen für die Liebe zu ihm, also zu Allah, und zu einem Beweis für den, der sie vorgibt. Und er zitiert dann Surah 3, Vers 31. Sagt, wenn ihr Allah liebt, dann folgt mir, so liebt euch Allah. So hat Allah die Gefolgschaft gegenüber seinen Gesandten zu etwas gemacht, für das die Liebe der Diener zu Allah eine Bedingung ist, was aber auch selbst eine Bedingung für die Liebe zu Liebe Allahs zu ihnen ist, also das Befolgen seines Gesandten. Das Vorhandensein einer Sache, die an eine Bedingung geknüpft ist, ist ohne das Vorhandensein der Erfüllung ihrer Bedingung nicht möglich. Die Verwirklichung von dem, was eine Bedingung hat, geschieht also nur durch die Verwirklichung der Bedingung. Also, dass man den Gesandten folgt, dass man diese Bedingung erfüllt, die eine für die Liebe Allahs. Wallahu a'lam. Und er sagt weiter, sobald jemand dem Diener lieber ist als Allah und seinen Prophet, so ist dies der Schirk, den Allah demjenigen, der ihn begeht, nie vergibt. Also dies bezieht sich auf denjenigen, der auf dem Schirk stirbt. Und Allah leitet zu einer Person auch nicht recht. Surah 9, Vers 24. Sag, wenn eure Väter, eure Söhne, eure Brüder, eure Gattinnen, eure Sippe, Besitz, den ihr erworben habt, Handel, dessen Niedergang ihr fürchtet und Wohnungen, die euch gefallen, euch lieber sind als Allah und sein Gesandter und Dschihad auf seinem Weg, dann wartet ab, bis Allah in seine Anordnung kommt. Allah leitet das Volk der Freveler nicht recht. Jeder, der den Gehorsam einem dieser Genannten, dem Gehorsam gegenüber Allah und seinen Gesandten vorzieht, oder die Aussage von einem von ihnen vorzieht gegenüber der Aussage Allahs und seines Gesandten, oder die Zufriedenstellung von einem von ihnen gegenüber der Zufriedenstellung Allahs und seines Gesandten, oder wer des Weiteren die Angst vor einem sowie die Hoffnung auf das Vertrauen auf einen von ihnen vorzieht gegenüber der Angst vor Allah sowie dem Vertrauen und der Hoffnung auf ihn oder den Umgang mit Allah, so gehört er zu denen, denen Allah und sein Gesandter nicht lieber sind als alles andere. Wenn er dies mit seiner Zunge sagt, so ist es eine Lüge von ihm und es ist eine Mitteilung, die im Widerspruch zu dem steht, in dem er ist. والله أعلم وصلى الله على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.